بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. So then beginnen wir und loben Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Lob, das ihm zusteht, und wir bezeugen, dass es niemanden gibt, der Anbetung würdig ist außer Allah subhanahu wa ta'ala, und wir bezeugen, dass Muhammad der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam ist. Und die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 260 bis 264, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, im 260. Vers, und als Ibrahim sagte, mein Herr, zeige mir, wie du die Toten lebendig machst. Er sagte, glaubst du immer noch nicht? Er sagte, doch, aber ich frage, damit mein Herr zur Ruhe findet. Er sagte, so nimm vier von den Vögeln und zieh sie dann her zu dir. Hierauf setze auf jeden Berg einen Teil von ihnen. Hierauf rufe sie, so werden sie zu dir herbeigeeilt kommen. Und wisse, dass Allah allmächtig und allweise ist. Das Gleichnis derjenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben, ist das eines Saatkorns, das sieben Ähren wachsen lässt. Und in jeder Ähre 100 Körner. Allah vervielfacht, wem er will. Und Allah ist allumfassend und allwissend. Diejenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben und hierauf dem, was sie ausgegeben haben, weder Vorhaltungen noch Beleidigungen folgen lassen, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn, und keine Furcht soll über sie kommen, noch sollen sie traurig sein. Freundliche Worte und Vergebung sind besser als ein Almosen, den Beleidigungen nachfolgen. Allah ist unbedürftig und nachsichtig. Wo ihr glaubt, macht nicht eure Almosen durch Vorhaltungen und Beleidigungen zunichte, wie derjenige, der seinen Besitz aus Augendienerei vor den Menschen ausgibt und nicht an Allah und den jüngsten Tag glaubt. So ist sein Gleichnis das eines glatten Steines mit Erdreich darüber. Ein heftiger Regenguss trifft ihn und lässt ihn nackt. Sie haben keine Macht über etwas von dem, was sie erworben haben. Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht. Wir haben beim letzten Mal angefangen, mit den Versen 258 drei Beispiele aufzuzählen. Oder Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt uns drei Beispiele, durch die er die Menschen recht leiten möchte und in denen er seine Allmacht demonstriert, besonders Tawhid al-Rububiyyah. Und wir hatten das Beispiel gesehen von Ibrahim mit dem Herrscher, mit einem König der damaligen Zeit, wie er behauptete, jedem Leben geben zu können und jeden sterben lassen zu können, wem er wollte. Und er meinte allerdings damit, dass er jemanden lebendig lassen kann und jemanden bestimmen kann, dass er eben hingerichtet werden soll. Und Ibrahim a.s., als er gesagt hat, dass sein Herr lebendig macht und sterben lässt, meinte er damit, dass er Allah subhanahu wa ta'ala das wirklich kann und wirklich bestimmen kann, wessen Seele in welchem Körper bleibt und welche Seele den Körper verlassen muss. Und als wir haben dann erfahren, dass Ibrahim a.s. auf diese unsinnige Antwort nicht weiter eingegangen ist und einfach eine zweite Tat von Allah subhanahu wa ta'ala dargelegt hat, und zwar, dass er eben bestimmt hat, dass die Sonne aus dem Osten aufgeht, und er sagte zu ihm, wenn du eben die Wahrheit sprichst oder wenn du wirklich behauptest, übermenschlich zu sein, dann bringe doch die Sonne vom Westen her, und dann war diese Person verblüfft, und so war das Argument eindeutig auf Ibrahims Seite. Und dann haben wir das zweite Beispiel gesehen, wo Allah subhanahu wa ta'ala jemanden 100 Jahre lang sterben lässt. Er kam nämlich an einer Stadt vorbei und wunderte sich oder sagte sich, wie würde Allah subhanahu wa ta'ala diese Stadt wieder lebendig machen, nachdem sie ausgestorben war. Und dann ließ Allah ihn sterben und erweckte ihn danach auf, und siehe, da war die Stadt wieder aufgebaut und seine Nahrung war immer noch so, wie er sie damals vor 100 Jahren hat stehen gelassen, und sein Tier, was er bei sich dabei gehabt hatte, sein Esel war gestorben und war nur noch Knochen von ihm übrig. Und dann sollte er auf diese Knochen schauen, und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Knochen wieder zusammengesetzt, und da war sein Esel dann wieder lebendig vor seinen eigenen Augen. Und so wusste er, indem er verglich die Knochen des Esels mit der wieder aufgebauten Stadt und dem Essen, dass 100 Jahre vorbeigegangen sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala kann das übrig lassen, was er will. Nämlich er hat das Essen nicht vergehen lassen und er hat den Esel vergehen lassen. Und so wusste er, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allem die Macht hat. Subhanahu wa ta'ala. Und das dritte Beispiel, das wollen wir uns heute anschauen, wieder von Ibrahim a.s. wie das erste. Und als Ibrahim, der Khalil ist jemand, der mein innigster Freund ist, wenn jemand mein Khalil ist, dann ist mein Herz aus Liebe erfüllt zu dieser Person, und Allah subhanahu wa ta'ala hat Ibrahim zu seinem Khalil genommen. Also Allah liebt Ibrahim ganz besonders. Und als Ibrahim sagte, und Ibrahim oder Ibrahim, beides ist richtig, sagte, Ibrahim und Ibrahim. Aber das ist beides kommt im Koran vor. Das ist nicht jüdisch. Der Name ist andere. Ibrahim ist hebräisch. Es gibt keine jüdische Sprache. Es gibt nur hebräische Sprache. Und als Ibrahim sagte, mein Herr, zeige mir, wie du die Toten lebendig machst. Er sagte, glaubst du immer noch nicht? Er sagte, doch, aber ich frage, damit mein Herz Ruhe findet. Und diese Szene von Ibrahim a.s., wo er wissen möchte, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Toten lebendig macht, gemeint ist, er will eben sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala etwas, was tot ist, lebendig macht. Da gibt es mehr als eine Ansicht darüber, zu Ibrahim a.s. Denn offensichtlich hatte er Zweifel. Und Allah sagte zu ihm, glaubst du immer noch nicht? Awalam tu'min. Und dann sagte er als Antwort, doch, ich frage, damit mein Herz Ruhe findet. Das ist ein Beweis dafür, dass Ibrahim eben sehr wohl glaubt an Allahs Allmacht und an die Eigenschaft Allahs, dass er Tote lebendig machen kann. Trotzdem gibt es unter dieser Aussage von Ibrahim mehr als eine Ansicht. Und zwar, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hatte, نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ Ibrahim. Der Hadith bei Bukhari, Muslim, Ibn Majah. Das heißt, wir haben eher ein Anrecht darauf zu zweifeln als Ibrahim, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir haben eher ein Anrecht darauf zu zweifeln als Ibrahim. Und deswegen sagten manche Gelehrten, offensichtlich kam Ibrahim vorübergehende Zweifel wie Gedanken. Also Zweifel, die sich allerdings nicht manifestiert haben im Herzen. Denn wenn man Zweifel an die Anmacht Allah subhanahu wa ta'ala, das widerspricht dem Glauben. Und deswegen offensichtlich kam Ibrahim vorübergehende Zweifel. Die zweite, aber die Gedanken, die sich eben nicht gefestigt hatten. Die zweite Ansicht ist, dass dieser Hadith bedeutet, wir haben eher ein Anrecht zu zweifeln als Ibrahim. Wenn überhaupt jemand zweifelt, oder wenn überhaupt jemand zweifeln darf, dann eher wir als er. Aber sowieso zweifelt keiner von uns. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt das aus Bescheidenheit. Und weil Muhammad sallallahu alaihi wa sallam viel mehr Leid zugefügt worden ist als Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim sagte, mein Herr, zeige mir, wie du die Toten lebendig machst. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte hierüber, لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ الْخَبَر كَالْمُعَايَنَةِ, das heißt, etwas erfahren zu bekommen von jemandem, eine Nachricht übermittelt zu bekommen, ist nicht so, wie es selbst gesehen zu haben, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Etwas gesehen zu haben, ist nicht gleich, wie etwas erfahren zu haben. Also gibt es noch einen Unterschied. Deswegen, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat den meisten Iman, den kompletten Iman, vollständigen Iman. Warum? Weil er hat diese Sachen, von denen er berichtet hat, lass, die haben ihre Sitzung, möchten sie da nicht stören, inshallah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in seinen Leilat al-Isra al-Mi'raj hat er Wunder gesehen von Allah subhanahu wa ta'ala oder Sachen gesehen über das Verborgene, von denen ein anderer Mensch noch nicht gesehen hatte. Er hatte gesehen, wie Menschen in der Hölle sind. Er hat gesehen, wie Menschen im Paradies sind. Und er hat mit Allah direkt gesprochen, wegen den 5 Gebeten. Ja. Und er hat Musa gesehen, Isa gesehen, Ibrahim gesehen und so weiter und so fort. Und er hat in einer Nacht war er von Quds bis über den 7. Himmel und dann wieder zurück nach Mekka. Und sein Bett, wie es überliefert, war immer noch warm. So schnell ist das Ganze passiert. Ja. Und deswegen, wie heißt es, der Prophet Muhammad hat Gewissheit gehabt, Yaqin gehabt und den kompletten Glauben gehabt, weil er alles sogar gesehen hat von dem, was er uns eigentlich nur übermittelt hat. Und bei uns ist eben einfach nur Glauben. Wir glauben ihm, weil er die Wahrheit spricht. Und er hat es aber selbst gesehen, sallallahu alaihi wa sallam. Und deswegen sagt er, laysa al-khabaru kal-mu'ayyana. Etwas gehört zu haben, ist, auch wenn es vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ist nicht so, wie wir es gesehen zu haben. Wir hören die Hölle von der Hölle, vom Koran. Aber wenn wir die Hölle vor uns sehen würden, das wäre was ganz anderes. Ja. Deswegen, in dem berühmten Hadith, wo es heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala, Engel hat auf der Erde, die mit etwas anderem, die nicht mit dem beauftragt sind, die Taten der Menschen aufzuschreiben, sondern sie suchen nur die Sitzungen, wo die Leute Allahs gedenken. Ja? Und dann setzen sie sich hin, rufen sie die an und so weiter. Die Hadith haben wir schon öfter vorgelesen. Und dort heißt es am Ende, fragt Allah subhanahu wa ta'ala die Engel, was wollen meine Diener? Und dann sagen sie zu ihm, dann sagen die Engel zu Allah subhanahu wa ta'ala, sie zum, unter anderem, sie suchen Zuflucht vor der Hölle bei dir. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wie wäre es, wenn sie die Hölle gesehen hätten? Und dann sagen die Engel, dann würden sie, also sinngemäß, dann würden sie noch mehr davor Angst haben und noch mehr darauf achten, dass sie nicht dahin gelangen. Okay? Und das weist darauf hin, dass eben sie, obwohl sie gläubige Menschen sind, aber es etwas gesehen zu haben, ist nicht gleich, wie wenn man etwas nur gehört hat. Na. Allah subhanahu wa ta'ala sagte dann zu ihm, glaubst du immer noch nicht? Er sagte, doch, aber ich frage, damit mein Herz Ruhe findet. Er war sehnsüchtig danach, es zu wissen und es mit eigenen Augen zu sehen, wie das wirklich vor sich geht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ihm dann, und das ist ein Ikram, eine edle Sache Ibrahim gegenüber, dass er seinem Wunsch nahe kommt. Und Allah erhört den Dua. Ibrahim hat diesen Dua gesprochen. Er sagt zu Allah subhanahu wa ta'ala, zeige ihm den Tod, und Allah hat ihm den Dua erhört. Er macht es ihm. Fertig. Subhanahu wa ta'ala. Er sagte, so nimm 4 von den Vögeln und zieh sie dann her zu dir. Hierauf setze auf jeden Berg einen Teil von ihnen, also in Stücke gemacht, diese Vögel umgebracht, in Stücke geschnitten und auf die verschiedenen Berge getan. Hierauf rufe sie, so werden sie zu dir herbeigeeilt kommen. Und es wird gesagt, damit Ibrahim a.s. Oder Abraham wusste, dass nicht andere Vögel hergeflogen sind, als die Vögel, von denen in Stücke geschnitten hatte, behielt er die Köpfe bei sich, so dass die Vögel dann zu ihm geflogen sind, zu den Köpfen. Aber wenn es keine Überlieferung darüber gibt, dann muss das nicht stimmen, was gesagt wird. Es sei denn, es gäbe ein Hadith darüber, dann wäre die Sache erledigt, aber mir ist kein Hadith über den Weg gelaufen. Und es kann auch sein, dass Ibrahim a.s. einfach auf einem der Berge war und das Ganze beobachtet hatte. Großes Problem. Wenn er auf einem der Berge war und sieht, nimmt von jedem Vögel, von jedem Vogel einfach ein Stück und macht es auf den Berg, wo er war, dann sieht er ja, wie die Teile zu ihm fliegen. Insofern, Allah weiß am besten Bescheid. Wie gesagt, wenn es keinen Hadith gibt, braucht man nicht unbedingt diese Geschichte so glauben, wie sie da überliefert worden ist. Also wie sie erzählt wird, meine ich. Wenn sie ein Hadith wäre, wäre es eine andere Sache. Hierauf rufe sie, so werden sie zu dir herbeigeeilt kommen. Und dann rief er sie natürlich und sie kamen zu ihm herbeigeeilt. Und genau diesen Teil hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht erwähnt. Diesen Teil hier, hierauf rufe sie, so werden sie zu dir herbeigeeilt kommen. Dann sagt er nicht, dann rief er sie und dann kamen sie zu ihm herbeigeeilt. Weil es wäre doppelt gemoppelt. Es wäre nicht schlimm, wäre auch Vorteile darin, wenn Allah das so gemacht hätte. Aber es weist darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Buch herabgesandt hat und einfach gemacht hat zum Auswendiglernen. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala immer jedes Detail erwähnen würde, was sowieso offensichtlich klar ist, dass es so ist, ja, dann wäre der Koran viel größer geworden, als er ist. Und das ist übrigens auch ein literarisches Mittel, denn wir wissen, Allah spricht die Wahrheit und wir wissen, der Prophet Muhammad hat die Wahrheit überbracht. Also, wenn Allah zu ihm sagte, rufe sie, so werden sie zu dir herbeigeeilt kommen. Wir wissen, Ibrahim führt den Befehl aus, er wird sie rufen und sie kommen dann herbeigeeilt, wie Allah es gesagt hat. Muss extra erwähnt werden? Nein. Das können wir uns dazu denken, weil wenn Allah es so gesagt hat, dann ist es auch so. Und wisse, dass Allah allmächtig und allweise ist und durch Zeichen gewinnt man eben an Iman und an Gewissheit. Der Iman wird stärker, der Glaube eines Menschen wird stärker, die Zweifel werden noch stärker beseitigt und Gewissheit erlangt man dann, was dann auf Arabisch Yaqin bedeutet. Und für jeden, der überzeugt ist, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit spricht, ist dieser Vers ein Beweis, weil es so passiert ist. Weil es tatsächlich so passiert ist. Und die Leute damals wussten, dass er nicht lügt. Sie wussten, dass er alaihi sallallahu alaihi wasallam nicht lügt. Und jemand, der keinen Nutzen aus seiner Da'wah zieht, der keinen Nutzen aus seiner Da'wah zum Islam zieht, warum sollte er lügen? Warum sollte er lügen? Somit sind das alles Beweise auch für uns. Somit sind das alles, was im Koran lesen an Beweise, auch Beweise für uns Menschen heutzutage. Dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Wahrheit nicht, Entschuldigung, dass Allah subhanahu wa ta'ala allmächtig ist und dass dieser Koran von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Weil wir wissen, er spricht die Wahrheit. Und da sind Beweise darin, und das ist tatsächlich so geschehen, wie er es übermittelt hat. Also ist ein Beweis, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch wirklich die Toten lebendig machen kann. Ist auch, dass er wirklich die Toten lebendig machen kann. Na. Das Gleichnis derjenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben, ist das eines Saatkorns, das 7 Ähren wachsen lässt. Und in jeder Ähre 100 Körner. Allah vervielfacht, wem er will, und Allah ist allumfassend und allwissend. Das Gleichnis derjenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben. Fi sabilillah. Die Mufassirun, viele sagen, Fi sabilillah bedeutet der Jihad. Fi sabilillah bedeutet der Jihad, was auch die Verse vorher und nachher darauf hinweisen. Wallahu a'lam. Das Gleichnis derjenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben, ist das eines Saatkorns, das 7 Ähren wachsen lässt und in jeder Ähre sind 100 Körner. Somit bekommt man für einen Korn, den man gesetzt hat, 700 Körner zurück. Und so vervielfacht Allah subhanahu wa ta'ala einen Euro oder einen Cent oder was auch immer, den man für den Dschihad ausgibt. Allah subhanahu wa ta'ala gibt einem 700-faches zurück. Bei den Taten allgemein ist es so, dass man eine Tat mindestens 10-fach zurückbekommt. Jede Tat, die man tut, jede gute Tat, bekommt man mindestens 10-mal zurück. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte, man ja'a bil hasana falahu ashru amthaliha. Also wer mit einer guten Tat kommt, der erhält das 10-fache davon. Und manche Professoren sagen, dass dieser Vers bezieht sich auf jede Art von Nafaqa, auf jede Art von Spenden, man bekommt 700-faches zurück. Also im Gegensatz zu anderen guten Taten ist beim Spenden, dass man 700-fach zurückbekommt. Und andere sagen, was offensichtlich die Bedeutung des Verses ist, man bekommt für die Nafaqa, die Spenden für den Dschihad, da bekommt man 700-faches. Und alle anderen Arten von Spenden sind 10-fach vergolten, 10-fach mindestens und 700-fach mindestens. Beides mindestens, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Allah vervielfacht, wem er will, und Allah ist allumfassend und allwissend. Allah ist allumfassend und allwissend. Und er vervielfacht, wem er will, je nach Ikhlas, je nach Nutzen. Denn zu verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten und kann es sein, dass ein Euro mehr wert ist. In Hungersnot ist ein Euro mehr wert, als wenn es den Menschen relativ gut geht. Und an einem Ort zu spenden, wo die Leute es dringender brauchen, ist besser als ein Ort zu spenden, wo die Leute es weniger dringend brauchen. Und deswegen darf man ja auch, wenn in einem Land die armen Menschen, wenn es irgendwo Menschen gibt, denen es schlechter, noch viel schlechter geht als uns, dann darf man auch die Zakat dorthin befördern. Also Allah vervielfacht, wem er will. Allah ist allumfassend, seine Gunst umfasst alles und allwissend, weil er weiß, wer was genau verdient, subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala redet von 700-fach, dann übertreibt er nicht, subhanahu wa ta'ala. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala ist großzügig in seinen Gaben. Und deswegen ist diese Zahl so, wie Allah es gesagt hat, 700, und nicht irgendwie damit gemeint, sehr viel, sondern 700 mindestens oder noch viel, viel mehr. Weil Allah sagte, dass er vervielfacht, wem er will. Also diese gute Tat noch mehr vervielfacht, wem er will, subhanahu wa ta'ala. Und in diesem Vers ist auch ein Hinweis darauf, auf die Vorzüglichkeit des Anbauens von Nützlichem. Dass es eine gute Tat ist, etwas anzubauen, Pflanzen oder Bäume oder irgendetwas, woraus die Menschen oder die Tiere Nutzen ziehen. Denn es heißt im Hadith, dass wenn man einen Baum gepflanzt hat und Vögel davon fressen, dann wird man für jeden Vogel, der dafür gefressen hat, wird man dafür belohnt werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, diejenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben und hierauf dem, was sie ausgegeben haben, weder Vorhaltungen noch Beleidigungen nachfolgen lassen. Die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und keine Furcht soll über sie kommen, noch sollen sie traurig sein. Und der Vers ist natürlich sehr angemessen, denn nachdem Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen aufgefordert hat zu spenden, sagt er ihnen gleich danach, was danach nicht folgen soll. Und da an dieser Stelle machen wir inshallah nach dem Maghrib-Gebet weiter. Wallahu a'lam wa sallallahu wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd. Machen wir weiter beim Vers 262, sind wir jetzt angekommen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, nachdem er die Menschen aufgefordert hat zu spenden auf Allahs Weg, auf dem Dschihad, wie wir gesagt haben, diejenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben, was ist Allahs Weg? Es ist der Weg, der zu Allah führt. Und wir haben gesagt, dass fi sabilillah im Koran und der Sunna normalerweise bedeutet der Dschihad. Und eine andere Ansicht ist, dass eben fi sabilillah gemeint ist, jede Art von guter Sache. Diejenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben und hierauf dem, was sie ausgegeben haben, weder Vorhaltungen noch Beleidigungen nachfolgen lassen. Also sie lassen weder ihren Spenden etwas voll, sie lassen nichts ihren Spenden folgen, was ihre schlechten Taten zunichte macht. Was ihre schlechten Taten, wa alaikum assalam, wa rahmatullah, zunichte macht. Weder Vorhaltungen noch Beleidigungen. Weder Vorhaltungen noch Beleidigungen. Vorhaltungen bedeutet, ich habe es dir doch gegeben, und man erinnert den armen Menschen immer wieder daran, dass man ihm doch die Spende gegeben hat, und so weiter und so fort. Als wollte man eigentlich Dankbarkeit von dieser Person haben und nicht Allahs Wohlgefallen. Und darüber, über Al-Mann, die Vorhaltungen, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Es gibt drei Gruppen von Menschen, drei Arten von Menschen, die Allah am Tag der Auferstehung, der Allmächtige und Allruhmvolle, nicht ansprechen wird. وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ. Und er wird sie auch nicht anschauen. وَلَا يُزَكِّيهِمْ. Und er wird sie auch nicht reinigen. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Und sie werden eine schmerzhafte Strafe erhalten. المنان بما أعطى. Derjenige, der Vorhaltungen macht in Bezug auf das, was er gegeben hat. Wenn er etwas gegeben hat einem armen Menschen, dann macht er Vorhaltungen und sagt, erinnert den Menschen immer wieder nach und nach daran und sagt ihm, ich habe dir doch diese Spende gegeben und so weiter und so fort. Das ist Al-Mannan, also eine der großen Sünden, Al-Kabair. Denn jede Sünde, wo Allah etwas anordnet für sie jenseits, ist eine große Sünde. وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ. Und derjenige, der sein Gewand zu lange macht unter die Fußknöchel. وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ. Und derjenige, der etwas verkauft, indem er schwört und dabei lügt. Indem er schwört und dabei lügt und sagt zum Beispiel, bei Allah, ich schwöre, dieses Auto ist aus dem Baujahr so und so, oder dieses Auto hat keinen Unfall gehabt und so weiter und so fort. Und in Wirklichkeit ist es aber nicht der Fall und er weiß es genau, dass er gelogen hat. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Strafe zukommen lassen. Er wird ihn weder anschauen, noch mit ihm reden, noch ihn reinigen und er wird ihm stattdessen strenge Strafe geben. Und der Hadith ist sahih bei An-Nasa'i und bei At-Tirmidhi. Und somit wissen wir, wa alaikum salam, dass dies alles große Sünden sind. Dass dies alles große Sünden sind. Noch Beleidigungen nachfolgen lassen, die zum Beispiel seine Ehre verletzen, den armen Menschen seine Ehre verletzen. Und das ist bekannt. Und leider machen das viele Leute. Die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Jemand, der so etwas nicht macht, hat seinen Lohn bei seinem Herrn und keine Furcht soll über sie kommen. Noch sollen sie traurig sein. Und das ist die vollkommene Glückseligkeit. Denn sie bekommen Belohnung. Sie erhalten also Gutes. Keine Furcht soll über sie kommen. Alles Schlechte wird von ihnen abgewendet. Noch sollen sie traurig sein. Und im Jenseits ist das auf alle Fälle. Und offensichtlich bezieht sich dieser Vers auf das Jenseits, aber wenn es auf das Diesseits ist, dann ist es auch gut, inshallah. Also im Vers gibt es diese Einschränkung nicht. Diesen Vers gibt es diese Einschränkung nicht. Im Hadith ist der Hinweis auf die Strafe im Jenseits. Im Hadith ist der Hinweis auf die Strafe im Jenseits, aber kann auch sein, und das ist auch beweisbar, dass die gläubigen Menschen zufrieden sind. Jemand, der nach dem Wohlgefallen Allahs strebt und immer mit dem Einklang mit Allahs Gesetzen lebt, er ist zufrieden, innerlich zufrieden. Und jemand, der ein Sünder ist, ist innerlich nicht zufrieden. Und vielleicht ist das ein Hinweis darauf. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf, was man tun soll. Man soll eben nicht dem Spenden Beleidigungen folgen lassen, sondern vielmehr freundliche Worte an den Armen richten und sie ihm geben. Diese freundlichen Worte, wenn man ihm etwas in die Hand drückt. Und vielleicht Dua für ihn machen. Und vielleicht ihn trösten. Freundliche Worte und Vergebung sind besser als ein Almosen, dem Beleidigungen nachfolgen. Vergebung und dass man ihm dass man ihn verdeckt, also ihn nicht bloßstellt durch seine Armut. Das heißt, wenn er arm ist, indem man ihm noch die Spende gibt, noch bevor er zum Beispiel fragt, das wäre eine gute Art, ihn nicht bloßzustellen. Wenn man das Gefühl hat, jemand braucht, dass man ihm gibt, bevor er noch danach verlangt. Und dass man ihm vergibt, wenn er sich nicht gut benimmt. Denn manche armen Menschen sind aufdringlich. Manche armen Menschen sind aufdringlich. Und genauso wie es unter den reichen Menschen gibt, charakterlose Menschen, gibt es auch unter den armen Menschen charakterlose Menschen. Und deswegen, dass man ihnen vergibt, wenn sie irgendwie sich einem schlecht gegenüber verhalten. Ist besser als ein Almosen, den Beleidigungen nachfolgen. Und ist es besser, dem Armen auch ein gutes Wort zu geben, als dass man ihm Almosen gibt und dazu noch beleidigt. Also lieber gibt man ihm keine, wenn man die Wahl hätte. Aber die Wahl hat man nicht. Normalerweise kann man beides richtig machen. Lieber ist es, man sagt dem Armen ein gutes Wort, dann ist er glücklich und zufrieden und erfreut sein Herz, als dass man ihm jetzt eine Spende gibt und ihn klein macht und ihn erniedrigt. Denn jeder Mensch hat eine Ehre. Auch die armen Menschen haben ja eine Ehre. Wa alaikum assalam. Und wenn man das nicht macht, also wenn man eben keine beleidigende Worte folgen lässt, dann ist der Arme erstens glücklich, zweitens ist er dankbar und macht Dua für denjenigen, der ihm Geld gegeben hat, und dieser Dua ist dann von reinem Herzen. Und Allah sagt, endet diesen Vers mit zwei Eigenschaften von ihm, subhanahu wa ta'ala: Allah ist unbedürftig, er braucht niemanden und weist darauf hin, dass die Spenden für uns zugute kommen, und nachsichtig. Inwiefern ist er nachsichtig, subhanahu wa ta'ala? Weil er den Sünder nicht sofort bestraft, wenn er etwas Falsches getan hat, auch in Bezug auf Beleidigungen, Vorhaltungen und ähnliches, sondern Allah subhanahu wa ta'ala bestraft nicht sofort und gibt Aufschub, dass man bereuen kann und Allah um Vergebung beten kann. Und Allah sagt, oh, die ihr glaubt, macht nicht eure Almosen durch Vorhaltungen und Beleidigungen zunichte. Und darum geht es, so wissen wir durch diesen Vers und andere Verse, dass schlechte Taten löschen die guten Taten aus. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenso auf der Seite 515 Surat al-Hujurat, ganz am Anfang sagte er subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Im zweiten Vers von Surat al-Hujurat, Seite 515, Sura 49. O, die ihr glaubt, erhebt nicht eure Stimmen über die Stimme des Propheten und sprecht nicht so laut zu ihm, wie ihr laut zueinander sprecht, auf dass nicht eure Werke hinfällig werden, ohne dass ihr merkt. Das ist ein Beweis dafür, dass die schlechten Taten gute Taten auslöschen. Und ebenso sagt Allah subhanahu wa ta'ala auf der Seite 234 im 114. Vers, Surah 11: Und verrichte das Gebet an beiden Enden des Tages und in den Stunden der Nacht. Die guten Taten lassen die bösen Taten vergehen. Die guten Taten, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at, lassen die bösen Taten vergehen. Das ist umgekehrt der Fall. Und deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Und lasse der schlechten Tat eine gute Tat folgen, dann wird sie sie auslöschen. O, die ihr glaubt, macht nicht eure Almosen durch Vorhaltungen und Beleidigungen zunichte. Und jetzt ist etwas Gefährliches, denn Allah subhanahu wa ta'ala vergleicht es jetzt mit Augendienerei. Er sagt, wie derjenige, der seinen Besitz aus Augendienerei vor den Menschen ausgibt und nicht an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Er vergleicht jemanden, der so etwas macht, mit jemandem, der Augendienerei begeht. Warum? Weil jemand, der spendet und nachher Vorhaltungen macht und auch noch Beleidigungen folgen lässt, offensichtlich hat er nicht Allahs Angesicht zum Ziele gehabt, sondern offensichtlich wollte er den Dank der Menschen haben. Und deswegen beschrieb Allah subhanahu wa ta'ala die gläubigen Menschen im Koran als Leute, die, wenn sie was gespendet haben, sagen sie: La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Wir wollen von euch, sie sagen zu den armen Menschen, wir wollen von euch weder Belohnung haben noch Dank. Und jeder kann in sich selbst merken, wenn er jemand etwas, eine gute Tat erwiesen hat, und im Nachhinein sagt er, subhanallah, der hat sich nicht mal bei mir bedankt und so weiter und so fort. Dann muss er sich nochmal durch den Kopf gehen lassen, warum er diese Person das gegeben hat. Hat das für Allah gemacht oder hat er das wirklich gemacht für diese Person? Der seinen Besitz aus Augendienerei vor den Menschen hergibt, so wird er verglichen. Augendienerei ist auf Arabisch Riya. Und waliyadu billah hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Menschen damit verglichen. Und Riya ist eine kleine Form des Schirk. Das heißt, eine kleine Form der Beigesellung Allahs. Und deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf wie gefährlich die Sache ist, er sagte: Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirka al-asghar, ar-riya. Er sagte, das, worüber ich in Bezug auf euch am meisten Angst habe, ist Al-Shirk, Al-Asghar, die kleine Form von Al-Shirk, Al-Riya. Al-Riya bedeutet eben das Zeigen, dass man jemanden etwas macht, dass man einen Gottesdienst verrichtet, damit die anderen Menschen sehen, dass man ihn verrichtet hat. Dass man einen Gottesdienst schön macht, damit die anderen Leute sagen, Mashallah, der hat ihn schön gemacht und so weiter und so fort. Dass man eben einen Teil des Gottesdienstes jemand anderen widmet außer Allah. Wenn man den ganzen Gottesdienst jemand anders widmet außer Allah, dann ist es eine große Form von Schirk. Wenn jemand ein Gebet verrichtet für jemand anders außer Allah, ist es eine große Form von Schirk. Aber Riya ist, wenn man etwas nur, wenn man verrichtet sein Gebet eigentlich für Allah, aber man verschönert noch einmal die Stimme zum Beispiel, damit andere Leute sagen, Mashallah, er hat eine schöne Stimme. Yaqulullahu yawm al-qiyamah, idha jazan nasa bi'amalihim. Allah wird am Tag der Auferstehung sagen zu den Menschen, wenn er sie oder zu diesen Menschen, wenn er sie belohnt hat für ihre Taten, also wenn er ihre Taten schon also sie für ihre Taten belohnt hat, dann sagt er zu diesen Menschen, die eben Riya gemacht haben, also die Menschen, die Belohnung bekommen, die haben sie jetzt bekommen. Die anderen, die noch nichts bekommen haben für ihre Taten, die Riya gemacht haben, Augendienerei gemacht haben, kleine Form von Schirk gemacht haben, Allah sagt zu ihnen, اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Er sagte, geht zu denjenigen, denen ihr diese Gottesdienste vorgemacht habt, für denen ihr diese Gottesdienste gemacht habt oder für denen ihr die Gottesdienste offenkundig gemacht habt, damit sie eben was Schönes bei euch sagen und schaut, ob ihr dann die Belohnung, die ihr erhalten möchtet, bei ihnen vorfindet. Schaut, ob ihr dann die Belohnung, die ihr erhalten möchtet, bei ihnen vorfindet. Und der Hadith ist sahih bei Al-Jami' und bei Ahmad in seinem Musnad. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so ist sein Gleichnis noch weiterhin. Das ist ein weiteres Beispiel, kommt ein Gleichnis. Sein Gleichnis ist das eines glatten Steines mit Erdreich darüber. Ein heftiger Regenguss trifft ihn und lässt ihn nackt. Sie haben keine Macht über das, was sie erworben haben. Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht. Allah subhanahu wa ta'ala vergleicht denjenigen, der eine Spende gibt, einem armen Menschen eine Spende gibt, und dabei gesehen werden möchte, mit jemandem, der ein Stück Ackerland hat und er sät etwas, diesem Stück Ackerland. Und er pflanzt dort also etwas ein. Er wusste aber nicht, dass in Wirklichkeit die Erde auf diesem Ackerland ist vielleicht 10 cm dick oder 5 cm oder 6 oder was auch immer. Relativ dünn. Und darunter, was er eben nicht gesehen hat, ist ein glatter Stein. Nichts anderes als ein glatter Stein. Sodass diese Erde, die auf diesem glatten Stein drauf liegt, keinen festen Halt hat. Und wenn dann ein starker Regenguss kommt, schwemmt er die Erde hinweg und dann bleibt der glatte Stein übrig. Und was schwimmt auch mit hinweg mit der Erde? Der Samen, den er eingesetzt hat. Und dann ist man enttäuscht, weil man mühselig gesät hat, mühselig eingepflanzt hat, und ebenso wird es am Tag der Auferstehung sein. Er hat sich diese Mühe gemacht, den armen Menschen zu spenden, und hat etwas geopfert von seinem eigenen Geld, was er hätte für sich selbst benutzen können, und dann am Ende der Auferstehung wird er sehen, dass dieser Almosen, das er gegeben hat, für ihn überhaupt keinen Nutzen gebracht hat. Für ihn überhaupt gar keinen einzigen Nutzen gebracht hat. Und das ist das Gleichnis, was Allah subhanahu wa ta'ala uns aufgestellt hat. Wie jemand, der in eine Erde etwas einsät und darunter ist ein kahler Stein, sodass diese Erde keinen festen Halt hat, und dann kommt ein kräftiger Regenguss und schwemmt diese ganze Erde hinweg, und dann sieht er nur noch die kahle Erde da liegen und er sieht, dass seine ganze Mühe für nichts war und der Samen ist auch weg und er hat weder den Samen noch die Erde noch die Saat, die Ernte, die er hätte bekommen wollen. Und sie haben keine Macht über etwas von dem, was sie erworben haben. Sie haben keine Macht über etwas von dem, was sie erworben haben, oder von dem, was sie ausgeben haben, um es zu erwerben. Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Warum? Weil sie eben ungerecht sind. Und weil sie normalerweise so handeln. Dass sie eben nicht ihre Taten für Allah verrichten. Die meisten ungläubigen Menschen verrichten ihre Taten nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Oder sie verrichten es, weil sie gesehen werden wollen. Sie machen ihre Spenden publik oder ähnliches. Wer also so handelt, der hat eine Eigenschaft eines ungläubigen Menschen. Er hat eine Eigenschaft eines Ungläubigen. Er ist nicht ungläubig, aber er hat eine Eigenschaft eines ungläubigen Menschen. Und je mehr Eigenschaften man hat von diesen Eigenschaften, desto mehr verfällt man dem Unglauben. Und Allah SWT warnt uns schon vorher. Und wie gesagt, das ist eines der großen Sünden, die einen nicht aus dem Islam rauswerfen. Allerdings eine große Sünde ist Ashirk al-Asghar al-Riya, dass man seinen Gottesdienst, einen Teil des Gottesdienstes widmet für jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.